Du hast kein Abitur? Kein Problem. Zieh dir einfach eins aus der Kiste. Der Copyshop Blow-Up 2000 macht es dir leicht. Vergessene Dokumente sind frei zugänglich, liegen sichtbar in einem Pappkarton auf der Theke und keiner schaut hier so genau hin. Wahlweise finden sich Abiturzeugnisse der Goethe-Oberschule in Berlin-Zehlendorf-Steglitz oder der Cäcilien-Oberschule in Wilhelmshaven, des Kaiserin Auguste-Viktoria-Gymnasiums in Celle oder der Karl-von-Ossietzky-Oberschule in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg. Den Namen musst du natürlich ändern und möglichst gleich eine Kopie ziehen, dann fällt es sicher niemanden auf. Aber vielleicht willst du ja gar kein Abitur. Wie wäre es mit dem Originalbrief deines Nachbarn und seiner Bitte um Kohlengeld? Oder vielleicht doch lieber die Bankverbindung von Ilona, die zur Untermiete am Maybachufer wohnt? Hier sind die unterschiedlichsten Daten zu deiner Verfügung. Bediene dich.